Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! In Spanien läuft die Operation Pandora gegen anarchistische Strukturen, insbesondere in Barcelona und Madrid. Mehr zu den Hintergründen und aktuellen Entwicklungen erfahrt ihr im folgenden Beitrag, der ein Interview mit Leuten aus dem anarchistischen Netzwerk Espacio Libertario aus Madrid sowie O-Töne einer Solidaritätskundgebung in Berlin umfasst. Hallo, danke, dass ihr mit uns sprecht. Könnt ihr uns vielleicht am Anfang erzählen, was am vergangenen 16. Dezember in Spanien passierte? El martes 16 dio comienzo a la Operación Pandora. Am Dienstag, den 16. Dezember, begann die Operation Pandora gegen einen vermeintlichen anarchistischen Terrorismus. Eine Operation, die dem Tribunal der Audiencia Nacional untersteht. Vorgeblich geht es bei den Beschuldigungen um eine Reihe von Angriffen auf Bankfilialen. Daran anknüpfen wurden 10 Genossen und Genossinnen in Barcelona und eine Person in Madrid verhaftet. Die Verhaftungen ereigneten sich im Morgengrauen im Rahmen einer überfallartigen Durchsuchung von Wohnungen durch Sondereinheiten. Zu den erwähnenswerten Fakten dieses Morgens gehört zum einen die Tatsache, dass sich die Spezialkräfte in einer Wohnung irrten und stattdessen bei 2 Seniorinnen reinschneiten, die angesichts des Lärms der eingetretenen Tür beinahe einen Herzinfarkt erlitten. Im noch schläfrigen Zustand mussten sie miterleben, wie bewaffnete Männer in ihr Schlafzimmer drangen und ihnen mit Taschenlampen ins Gesicht leuchteten. Zum anderen wurde auch das Casa de la Montaña von mehr als 300 Beamten gestürmt, eines der mythischen besetzten Häuser in Barcelona. Die Cops zerstörten alles, was im Wege stand, und durchsuchten das gesamte Gebäude für Stunden. Hinzu kommen noch Durchsuchungen libertärer Treffpunkte und Privatwohnungen, wo Leute wohnten. Und die Gründe für all dies liegen völlig im Unklaren. Bis jetzt ist nicht viel mehr bekannt, als dass der zuständige Richter von einer angeblichen terroristischen Organisation mit dem Namen Grupos Anarquistas Coordinados, also koordinierte anarchistische Gruppen, sprach. Die Leute, die daran beteiligt gewesen sein sollen, sollen derart fiese Sachen gemacht haben wie Newsletter erstellen, an Treffen teilnehmen oder Propagandamaterial anarchistischer Ausrichtung herausgeben. Bis heute wurde kein einziger Beweis gegen die Angeklagten vorgelegt. Aber das scheint ohnehin nicht seine Hauptsorge zu sein, da, wie der für den Prozess zuständige Richter selbst sagt, untersucht er nicht mögliche Anschläge. Was er stattdessen untersucht, sind die Organisation und die mögliche Gefahr, die von ihr in der Zukunft ausgehen könnte. Das zeigt wieder mal, dass in Spanien die Leute nicht auf Grundlage dessen untersucht werden, was sie getan haben, sondern auf Basis von Indizien wie Treffen mit anderen kritischen Personen, das Aufschreiben von Sachen in Notizbüchern, das Besitzen eines Camping-Gaskochers und die Nutzung von Mailadressen wie RiseUp. Ja, eine Mailadresse bei RiseUp ist tatsächlich eines der wichtigsten Indizien, wenn es um terroristische Akte geht. Für uns ist nicht wirklich von Belang, ob die Genossinnen nun schuldig sind oder nicht. Aber es ist wichtig, sich einerseits vor Augen zu führen, dass diese Geschehnisse Teil einer umfassenden Praxis des spanischen Staates sind und andererseits, in welch unverschämter Weise die Gesetze gegen dissidente Positionen verschärft werden. Für ein Verständnis ist zudem von Bedeutung, dass die Verhaftungen von der Audiencia Nacional angeordnet wurden, einem Tribunal, das die direkte Fortsetzung des frankistischen Tribunal de Orden Público darstellt und das auf vehemente Art und Weise kritisiert worden ist, selbst von Leuten, die des Anarchismus völlig unverdächtig sind, wie es die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte ist. Denn ohne Zweifel handelte es sich hierbei um einen politischen Prozess gegen unsere Genossinnen, die bis zu 2 Jahre in Untersuchungshaft bleiben können, während untersucht wird, wie Beweise dafür gefunden werden können, um sie noch länger hinter Gittern zu halten. Es ist viel die Rede vom Mordaza-Gesetz, dem sogenannten Knebelgesetz. Was hat es damit auf sich? En realidad la ley Mordaza se denomina Ley de Seguridad Ciudadana y supuestamente es muy necesaria. In Wirklichkeit heißt das Mordaza-Gesetz eigentlich Gesetz zur Bürgersicherheit, Ley de Seguridad Ciudadana. Und es ist angeblich total nötig. Um diese Notwendigkeit zu begreifen, müssen wir uns vor Augen führen, dass viele der Strafen, die die Polizei im Zuge der Platzbesetzungen, der Aktionen zur Bloßstellung von Vertreterinnen des Systems sowie andere aktivistische Aktionen, ob sie nun der 15M-Bewegung der Indignados angehörten oder nicht, sich praktisch in Luft auflösten, weil die Gerichte sie regelmäßig kassierten. Das hat dazu geführt, dass die Regierung es als ganz wichtig ansieht, die Gesetze nun so abzuändern, dass sie die Bestrafung sicherstellen, die die bisherigen Normen nicht vorsahen. Außerdem nutzen sie die Änderung, um eine ganze Reihe von Aktionen, die bisher lediglich Ordnungswidrigkeiten waren, jetzt als Straftaten zu definieren. Das neue Gesetz, das unter anderem verabschiedet werden soll, sieht jetzt drakonische Strafen für Dinge vor, die bislang nur Ordnungswidrigkeiten darstellten. Beispielsweise werden im neuen Gesetz Strafen von 600 bis 30.000 Euro für Dinge vorgeschlagen wie Sit-ins, Blockaden von Zwangsräumungen, Demonstrationen vor dem Kongress. Und dasselbe kann einem blühen für das Verweilen in einem besetzten Raum, eine Versammlung auf einem öffentlichen Platz zu organisieren oder auf ein Gebäude oder Monument zu klettern. Was aber vielleicht am schlimmsten ist, ist die Legalisierung von schwarzen Listen gegen Aktivistinnen und Gesetzesbrecherinnen, was auch zu einer viel stärkeren Nutzung des Instruments führen wird. Daneben werden auch die Befugnisse der Polizei erweitert, die Präventivrazzien, die Leibesvisitationen und die Auflösungen von Demonstrationen und so weiter ohne richterlichen Beschluss durchführen zu können, wie es bislang erforderlich war. Und nicht zuletzt soll die Zahlung anfälliger Strafen über das Mittel der Gerichtsgebühren erzwungen werden. Y además de todo esto, se impondrá el pago de tasas judiciales para recurrir a las multas impuestas. Am 20. Dezember kam es in Madrid auch zu einer großen Demonstration gegen das Knebelgesetz. Wie ist die denn abgelaufen? Pues la manifestación estuvo bastante bien, con mucha gente. Lo único... Die Demo lief ganz gut, es kamen viele Leute. Allerdings waren es am Anfang, zum offiziellen Startzeitpunkt, noch zu wenig Leute, sodass die Polizei massenhaft Kontrollen durchführte, die dann auch Leute vom Netzwerk Espacio Libertario trafen. Die Demonstration war dann aber recht gut. Und was steht in Zukunft an? Wie geht es jetzt weiter? Respecto a las compañeras encerradas, actualmente han quedado 7 encarceladas. In Bezug auf die Verhafteten lässt sich sagen, dass jetzt 7 Personen hinter Gitter sitzen und die anderen 4 unter Auflage wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, allerdings mit einer eingeschränkten Bewegungsfreiheit. Wichtig war die Reaktion der anarchistischen Bewegung sowohl in Spanien selbst als auch auf internationaler Ebene. Es gab eine ganze Reihe an explosiven Solidaritätsbekundungen verschiedenster Formen und auf ganz verschiedenen Ebenen, sowohl am Tag selbst als auch in den darauffolgenden Tagen. Selbst in der alternativen Linken kam es zu Solidaritätsbekundungen aufgrund der politischen Natur des Falls. Es wurde ein Konto für Spenden eingerichtet, um Geld für die Prozesse zu haben, und die Proteste werden fortgeführt. So wie es aussieht, wird das Mordaza-Gesetz allerdings bald in Kraft treten. Als Reaktion darauf sind bereits verschiedene Aktivitäten nach den Feiern zum neuen Jahr angesetzt. En respuesta ya se preparan diferentes acciones una vez pasadas las fiestas de fin de año. Wie im Interview erwähnt, gab es auch internationale Solidaritätsbekundungen. Bei einer solchen in Berlin waren wir anwesend und nahmen folgenden Beitrag auf. Solidarität mit den 11 gefangenen Anarchistinnen in Barcelona. Am Dienstag, den 16. Dezember, erlebte die anarchistische Bewegung in Barcelona einen der heftigsten Schläge staatlicher Repression der letzten Jahre in Spanien. Während der sogenannten Operation Pandora wurden 11 Personen festgenommen. Ihnen wird die Bildung einer terroristisch-anarchistischen Vereinigung vorgeworfen, die in Verbindung mit einer Serie Brand- und Sprengstoffanschlägen stehen sollen. Die Polizeioperationen begannen um 5 Uhr morgens mit der Erstürmung und Durchsuchung sozialer Zentren und Wohnungen. Eines der sozialen Zentren war das international bekannte, besetzte Casa de la Montaña, wo 20 Personen identifiziert und während der Hausdurchsuchung 10 Stunden lang festgehalten wurden. Die Gefangenen wurden im Verlauf des Tages auf verschiedene Polizeiwachen in und um Barcelona verteilt, um sie voneinander zu isolieren und einen Tag später nach Madrid zu verlegen, wo sie dem Bundesgerichtshof vorgeführt wurden. Dieser hat für 7 der 11 Untersuchungshaft angeordnet. Die anderen 4 wurden unter Auflagen freigelassen. Diese Verhaftungs- und Durchsuchungsoperation zeigt die Kontinuität der Repression gegen organisierten Widerstand, die für Anarchistinnen permanent spürbar ist. So wurden im letzten Jahr 5 Personen unter Anklage der Bildung einer terroristischen Vereinigung und versuchten Sprengstoffanschlägen verhaftet, von denen 2 sich noch in Untersuchungshaft befinden. Am Tag der Verhaftung fanden zahlreiche spontane Solidaritätskundgebungen und Demonstrationen in ganz Spanien statt. Von Berlin aus möchten wir unsere Solidarität für unsere 11 gefangenen Freundinnen und Gefährtinnen deutlich machen und unsere Wut zum Ausdruck bringen. Der Kampf gegen jegliche Form von Unterdrückung und Ausbeutung wird weitergehen, komme was wolle. In jahrelanger Praxis gelebte Solidarität lässt sich nicht von staatlicher Gewalt bezwingen und kennt keine Grenzen. Mit Power durch die Mauer, bis sie bricht. Solidarität für alle Gefangenen. Haltet durch! Falls ihr euch wundert, was da am Ende der Kundgebung passierte, die staatliche Repression kennt leider auch in Berlin keine Grenzen. Die Maschinerie griff hier tief in die Trickkiste und sorgte für ein Hagelbombardement der Demo. Ziemlich gemein.